grüße euch sehr herzlich. Och, das ist ja nett. Danke, danke. Ja, ich weiß gar nicht genau. Mir geht das immer so, wenn ich am Anfang eines Gottesdienstes dabei bin, dann sitze ich mit ganz großen Ohren da und versuche einfach mal aufzunehmen, wie ist die Situation hier eigentlich im Moment? Und habe heute Morgen so gedacht, okay, was ist das, was ihr eigentlich braucht, was eigentlich nötig ist? Ich habe natürlich einen bestimmten Auftrag hier für diesen Gottesdienst. Wir haben ja im Ältestenkreis, in der Gemeindeleitung haben wir darüber gesprochen, dass wenn ich zu predigen habe, ich irgendwie mit euch immer über dieses Thema Evangelisation nachdenken soll. Aber Evangelisation ist ja so ein Fachbegriff. Da überlegt man immer, was ist das eigentlich genau? Aber unabhängig davon bewegt mich natürlich der Gedanke, wenn ich an einem Sonntagmorgen zu einem Gottesdienst gehe, dann möchte ich nachher weggehen und möchte irgendetwas mitgenommen haben, was ich auch im Laufe der Woche brauchen kann. Also irgendwas mitgenommen haben, was in meine persönliche Lebenssituation reinspricht. Nicht? Und deshalb sitze ich am Anfang eines Gottesdienstes oft da und sage, okay, was ist hier, was läuft hier eigentlich gerade so? Die Nachricht vom Tod von Walter Büsch ist so eine Nachricht, die geht so richtig quer rein. Ne? Einerseits, manche von uns, viele glaube ich von uns wussten das, dass es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Und man wusste eigentlich immer von Walter, worauf er innerlich ausgerichtet war. So, ne? Aber mit einmal ist es so, dass er nicht vom Bahnhof abgeholt worden ist, weil Jesus wiedergekommen ist, sondern dass er nach Hause zu gehen hatte. Es war nicht das, was er eigentlich erwartet hatte. Eigentlich hat er immer erwartet, der Herr kommt wieder. Und dann zack, das war immer so ein Bild, was er so gebraucht hat. Und dann einmal hat er gesagt, und schups, sind wir weg. Jetzt geht es mir einmal Abschied zu nehmen. Habe auch gedacht, für die Familie ist das echt nicht einfach. Irgendwie war Walter als Familienoberhaupt immer da. Nicht? War immer so der Punkt, um den es ging. Und mit einmal ist Brigitte, seine Frau, da und sagt, was bin ich denn jetzt in dem Ganzen? Sind Dinge, mit denen man umgeht. Wenn wir unterwegs sind in dieser Welt, und jetzt sage ich wir und meine das als Christen, wenn wir unterwegs sind in dieser Welt, dann ist eigentlich alle Begegnung mit Menschen um uns herum, ist immer auch eine Begegnung mit Christus. Ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habt. Und das ist nicht etwas, was wir machen müssen, sondern das ist eigentlich etwas, was zu uns gehört. Wenn wir Christen sind, dann gehört unser Leben Jesus Christus. Dann ist er, der in uns lebt. Wie heißt das an einer Stelle? Ich lebe, aber jetzt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den, der sein Leben für mich gegeben hat. Das ist unsere Situation. Wenn wir zu Jesus Christus gehören und ein anderer Mensch begegnet uns, dann begegnet er immer auch Christus in uns. Und kann mancher sagen, oh Mensch, manchmal würde ich gerne mal Pause davon haben. Oh, kann ich auch verstehen. Aber Realität ist, wenn unser Leben mit Christus verbunden ist, dann sind alle Begegnungen mit Menschen um uns herum für diesen anderen Menschen auch in einer gewissen Weise eine Begegnung mit Christus. Ich fand das immer erstaunlich. Walter hat immer viele Kontakte gehabt. Manchmal hat er, als er in Handschnitt noch war, Leute mitgebracht, die er irgendwo aufgegabelt hat. Ich fand es immer interessant, wie diese Menschen durch Walter etwas von Christus erfahren haben. Der Lebensstil, der Glaubensstil war nicht unbedingt immer meiner. Aber trotzdem, genau das ist immer passiert, dass Menschen durch ihn Jesus kennengelernt haben. Unsere Situation im Alltag. Wir sprechen in dieser Zeit, wenn ich hier bin, immer über dieses Thema, was heißt das eigentlich, dass ich mit Menschen unterwegs bin? Leben für meine Freunde. Und dabei geht es um die Frage, wie sage ich denn das, was von Jesus Christus zu sagen ist, weiter? Wie sage ich die gute Nachricht von Jesus Christus weiter? Ich habe vor 2 Monaten damit begonnen und habe gesagt, ich sage das weiter zunächst mal aus Überzeugung. Ich rede über meinen Glauben aus Überzeugung. Was heißt das? In Apostelgeschichte 4 steht ein markanter Satz dazu und der bildet sozusagen einen Hintergrund. Und da steht, es ist in keinem anderen das Heil als nur in Jesus Christus. Und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden soll, als nur Jesus Christus. War die tiefe Überzeugung der ersten Christen. Und es hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Warum reden wir über Leben mit Jesus? Weil es unsere Überzeugung ist, dass das eigentlich der wichtigste Punkt ist, den ein Mensch in seinem Leben erkennen soll. Wer Jesus Christus ist, was er für eine Bedeutung für uns hat. Wir reden von Jesus Christus oder sagen die gute Nachricht weiter aus Überzeugung. Und dann habe ich letzten Monat darüber gesprochen, wie wir das denn machen können. Und ihr erinnert euch vielleicht, da gab es dann so einen bunten Mix von einem Vorschlaghammer oder Flaschenöffner oder einem Dosenöffner und so ein paar Beispiele gebraucht dazu, dass jeder von uns in der Unterschiedlichkeit, die wir sind, auch unterschiedlich über das Evangelium reden, unterschiedlich das Evangelium weitergeben. Und heute geht es um ein Thema, wenn wir das Evangelium weitergeben wollen an Menschen, mit denen wir zu tun haben, dann investieren wir. Nun bin ich kein Banker. Wenn ich über Investment was höre, dann denke ich mir, das hat mit Bankenwesen zu tun, mit Geld und sowas. Und eigentlich investiert man immer nur da, wo man auch wieder was rauskriegt. Ne? Das ist ein bisschen so eine Spannung in dieser Geschichte. Meine Beobachtung ist, dass Leute manchmal den Verdacht haben, wir Christen oder, ich sag mal anders, die Kirche, ja, meiner bei uns damit, die wir zu Jesus Christus gehören, die haben manchmal den Verdacht, die Kirche macht deshalb dies oder das oder das, weil sie ja das Geld der Leute haben will. Weil sie ja was haben möchte von den Menschen. Und wenn wir über die gute Nachricht von Jesus nachdenken, darüber, wie wir diese weitergeben können, dann stehen wir irgendwo vor so einem Punkt, dass die Leute immer den Verdacht haben, warum redet der jetzt mit mir? Was will der eigentlich von mir? Will der was von mir? Versteht ihr, ne? Ihr habt eben die Geschichte gehört vom barmherzigen Samariter. Jesus hat in einem Gespräch mit einem Theologen seiner Zeit mit dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter geantwortet auf die Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Aber die Frage, die vorher gestellt worden war, war die Frage, welches ist das wichtigste Gebot? Also wir hatten, Lukas 10 war das, ne? Welches ist das wichtigste Gebot? Und die Antwort war, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit all dem, was zu dir gehört, mit all deiner Kraft. Und dann gehört das andere dazu, deine Nächsten wie dich selbst. Gott lieben und deinen Nächsten lieben. In diese beiden Richtungen gestaltet sich unser Leben. Gott lieben und den Nächsten. Und jetzt, ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichte. Jetzt müsst ihr einmal überlegen, was wird da eigentlich beschrieben? Was wird in dieser Geschichte eigentlich beschrieben? Da ist einer unterwegs und er wird überfallen. Er wird verletzt. Er verliert alles, was er hat. Und dann, so erzählt Jesus, kommt ein Mitarbeiter der Kirche vorbei, ein Tempeldiener, sieht den liegen und macht einen Bogen. Und dann kommt ein Priester vorbei, sieht den liegen und macht einen Bogen. Und dann kommt einer, den die Juden eher nicht eher mit Verachtung betrachten. Und der sieht ihn liegen und unterbricht seinen Weg, um sich um diesen Mann zu kümmern. Ich lasse die ganzen theologischen Differenzen, die es im Judentum gab, mit den Samaritern alles mal beiseite. Das ist überhaupt nicht wichtig jetzt für uns. Aber interessant ist doch in dieser Geschichte, dass dieser Mann den Verletzten liegen sieht und seinen eigenen Weg unterbricht. Warum macht er das? Warum macht er das? Im Text wird keine Antwort darauf gegeben, es sei denn, wir sagen, der Ausgangspunkt, die Frage danach, was ist das wichtigste Gebot, die war diesem Mann so wichtig, dass er darüber seinen Alltag unterbricht. Gottesliebe und Nächstenliebe. Diese zwei Punkte. Er kümmert sich um den Verletzten. Er setzt seine Zeit und seine Möglichkeiten ein. Und er bringt ihn in das nächste Hotel. Und er bezahlt auch das Geld, das dafür nötig ist, damit dieser Mann versorgt werden kann. Und er sagt, du, wenn das nicht reicht, in einem Monat bin ich wieder da, dann bezahle ich den Rest. Dieser Mann, dieser Samariter, der investiert, der setzt sich ein für den Verletzten. Und Jesus sagt, das ist genau das, worum es geht. Und jetzt könnt ihr innerlich mal überlegen, mit welchen Menschen habt ihr eigentlich alles zu tun? Und ihr könnt überlegen, wie oft habt ihr sowas eigentlich schon erlebt, dass mit einmal die Frage gestellt war, würdest du mal bitte deinen Alltag gerade unterbrechen für jemand anderes? Och, das machen wir eigentlich gar nicht so gerne. Wir sind ja auch in der Verpflichtung, ne? Man hat ja so seine Verpflichtung. Kann ich nicht einfach von meiner Arbeit weglaufen? Nee, kann man vielleicht nicht. Aber das Entscheidende ist eigentlich, was mache ich mit dem, was ich sehe? Was mache ich mit dem, was ich sehe? Lasse ich zu, dass das mein Herz erreicht? Oder stehen die Dinge, die ich zu erledigen habe, höher als das, was ich sehe? Ich spreche hier so darüber, weil mir bewusst ist, dass Gott uns in unserer Lebenssituation gesehen hat. Und er hat einen Entschluss gefasst. Und dieser Entschluss hieß, ich sende Jesus in diese Welt. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist, damit unser Leben Zukunftsperspektive hat, in der Beziehung zu dem lebendigen Gott sein kann. Jesus kam, er wurde Mensch. Hat sich um uns gekümmert. Gottes Liebe zu uns Menschen hat eine sehr konkrete Gestalt gehabt im Kommen Jesu, in seinem Leben unter uns und indem er sein Leben für uns gegeben hat. Damit hat Gott uns ein Modell gegeben für unsere eigene Lebensgestaltung. Eine unwahrscheinliche Herausforderung, nicht wahr? Das wird in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter deutlich. Und deshalb habe ich darum gebeten, dass wir diesen Text miteinander lesen können. Und ich möchte sagen, es geht bei diesem Investieren in Menschen, geht es nicht um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. geht nicht um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich habe vor einigen Jahren jemanden kennengelernt und der ist inzwischen unser Nachbar geworden. Und wir machen relativ viel zusammen. Weil er weiß, dass ich eigentlich in vielen Dingen so ein Praktiker bin, sagt er manchmal, kannst du mir mal helfen? Ich helfe ihm auch gerne. Und neulich habe ich mal gedacht, naja, so ganz ohne Vorteil ist das für mich auch nicht. Der hat nämlich immer Ideen, wo er Holz herkriegt und ich habe einen Ofen. Aber gleichzeitig dachte ich, bezogen auf dieses Thema Glauben, darf ich eigentlich so nicht denken. Aber ich merke das immer, man ist da immer hin und her, ne? Denn das, was mir am Herzen liegt und was eigentlich Aufhänger war, auch unseres Kennenlernens, war das Thema Glauben. Neulich erzählt er mir, du sagte, du weißt, meiner Mutter geht's nicht gut. Da habe ich gebetet. Oh, dachte ich, ist ja interessant, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ich merke, immer wenn wir Zeit miteinander verbringen, dann ist das auch Zeit, wo wir reden über solche Sachen. Eigentlich ist unser Alltag sonst sehr unterschiedlich. Der muss so früh morgens raus, da habe ich noch gar keine Lust. Und ich bin so spät abends noch auf, da ist der schon wieder im Bett. Eigentlich ist unser Leben sehr unterschiedlich. Aber solche Zeiten sind Zeiten, da ist mit einmal auch das Thema Glaube da. Ich möchte die Beziehung zu meinem Nachbarn nicht haben, weil ich davon einen Vorteil habe. Aber ich möchte irgendwie rausfinden, wie kann ich das, was mein Leben ausmacht mit Jesus, wie kann ich ihm das rüberbringen? Wie kann ich davon etwas weitererzählen? Ich möchte keinen Vorteil davon haben, aber ich möchte gerne mit ihm teilen, was mir selber am Herzen liegt. Und dann gibt es eine zweite Sache, die mir wichtig ist in dem Zusammenhang. Jesus hat die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt in einem Umfeld, in dem die Samariter sehr kritisch gesehen wurden. Sehr kritisch gesehen wurden. Und Jesus hat, das glaube ich, er hat die Geschichte deshalb erzählt, weil da auch ein bisschen was Provozierendes drin liegt. Würde ich denn mein Leben mit jedem teilen? Würde ich denn eigentlich mit einem anderen irgendwie was teilen? Würde ich da was reingeben? Auch wenn der mir vielleicht gar nicht liegt? Wenn der anders ist als ich? Ich habe heute Morgen etwas mitgebracht. Ich habe etwas mitgebracht. Und ich habe gedacht, ich möchte es gerne teilen mit euch. Ist doch eine Möglichkeit, ne? So. Eine Schachtel Pralinen. Eine Schachtel Pralins ist doch, das ist doch gut, ne? Müssten wir eben durchzählen, ob wir klarkommen damit. Nee. Möchte jemand gerne eine Praline? Ja, gerne, Hans-Jürgen. Gerne. Hier. Möchte noch jemand eine Praline? Ja, gerne. Komm. Komm. Und kleinen Moment noch warten. Also, du kannst schon mal gucken. Ja, gerne. Komm ruhig. Ja, natürlich. Gerne. Möchte jemand eine Praline? Also ich meine, wir müssen natürlich überlegen, aber also ich habe ja gedacht, das könnte ja ein Problem sein. Ich wusste ja nicht genau, wie viele Leute heute Morgen im Gottesdienst sind. Und da habe ich gedacht, naja, wenn das zu knapp wird, dann nimm mal ein Brett mit, dann teilen wir vielleicht, oder? Ist das okay? Also das ist ja eine Möglichkeit. Ich habe auch extra mein scharfes Taschenmesser mitgenommen. Genau. Also ich wollte jetzt nicht Reklame machen, aber das können wir mitkriegen. Hans-Jürgen, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre. Vielleicht suchst du dir einfach eins aus. Du meinst, ein halbes Herz, ja, das ist doch schon mal was. Also, Und möchtest du auch eins nehmen? Wo ist das nächste halbe? Hier. Danke. Das nächste, ja. Also. Ja, ich nehme noch ein halbes, aber ist keins mehr, ne? Doch, hier ist noch eine Hälfte und da ist das Inter. Ja, wunderbar, danke. Also, ja, ich hoffe, es schmeckt euch und danke, dass ihr das so mitgekannt habt. Und so frei. Ja. Möchte. Also ich habe das ja jetzt nicht beeinflusst, wer hier nach vorne kommt, ne? Und eins kriegt. Also wenn jetzt ganz viele kommen, dann hätte ich noch irgendwie kleiner machen müssen die Teile. Und es ist ja auch so, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag die ja auch. Ich habe diese Schachtel ja nicht, weil ich Pralinen nicht sehen kann, sondern ich mag die auch. Aber es gibt natürlich immer einen Gedanken, wenn ich jetzt meine Zeit und meine Kraft und vielleicht so ganz praktisch irgendwie einsetze, ja, bleibt denn für mich noch was? Könnt ihr dir vorstellen, diesen Gedanken, ne? Ich bin ziemlich sicher, dass dieser Priester oder auch der Levit in dieser Geschichte, dass die überlegt haben, Moment mal, da liegt einer, wenn ich mich jetzt um den kümmere, ich werde dreckig, ich verunreinige mich, das war ja auch eine religiöse Frage, ja, dann kommt in mein Leben etwas rein, was verhindert, dass ich einfach das weitermachen kann, was ich machen möchte. Und vielleicht kommt das dann gar nicht mehr zu dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Versteht ihr den Gedanken? Wir haben, wenn wir darüber nachdenken, dass wir mit Menschen teilen sollen, weil wir in einen anderen Menschen hinein investieren, dann kann das bei uns genau diesen Gedanken geben, komme ich nicht dabei zu kurz. Ich glaube, wir denken oft so. Und wir kalkulieren unser Verhalten zu anderen oder auch in dem, was wir tun, immer auch nach diesem Punkt, komme ich für mich selber noch klar. Was hat Jesus eigentlich gemacht? Wie hat Jesus sich eigentlich verhalten an der Stelle? Ich lese euch einen Satz vor, der steht im Johannesevangelium. Der steht im Johannesevangelium in Kapitel 15 in der sogenannten Rede vom Weinstock. Und da spricht Jesus über die Liebe Gottes und über das Verhältnis, das er zu seinem Vater hat und über das Verhältnis, das zwischen den Jüngern Jesu und ihm bestehen soll. Und da steht im Vers 13 folgender Satz, ich lese ihn mal nach der Bibelausgabe Hoffnung für alle. Die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ein Hammersatz, oder? Die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Stichwort Freunde. Ich weiß, dass man für Freunde ganz vieles einsetzt. Irgendwann klingelte bei mir zu Hause mal das Telefon und ein guter Freund war dran. Sagte, du Bernd, kannst du uns mal einsammeln? Das war irgendwie nachts. Wir haben einen Motorbrand gehabt. Wir sind auf der Autobahn liegen geblieben. Aber jetzt stehen wir irgendwo bei einer Werkstatt und wir müssen hier weg. Ja klar, macht man. Warum macht man das? Weil man Freund ist. Weil die Menschen, um die es da ging, unsere Freunde sind. Darum macht man das. Jesus sagt, der größte Beweis für Liebe ist, dass jemand sein Leben gibt für einen anderen. Und Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jesus hat sein Leben für uns gelassen, damit wir in eine Beziehung zu Gott treten können. Das ist für uns, das muss für uns eigentlich so das Maß sein. Er ist das Vorbild. Er ist das Vorbild. Und es gibt einen Satz, den einer der Jünger Jesu gesagt hat. Er steht im ersten Johannes, im ersten Brief des Apostels Johannes in Kapitel 3, da im Vers 18, schreibt der Johannes: Meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit Worten ohne Inhalt, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Lasst uns lieben mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Warum machen wir das, was wir machen? Wir stecken immer in dieser Spannung, dass wir auch über uns selbst nachdenken, und das mag ja auch berechtigt sein. Aber eigentlich brauchen wir überhaupt keine Angst um uns haben, sondern wir müssen wissen, unser Platz in dieser Welt, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, wo auch immer, unser Platz in dieser Welt hat etwas zu tun damit, dass Gott uns dahingestellt hat und er uns gebrauchen möchte an dieser Stelle. Und er möchte, dass andere durch uns, wir sind sozusagen seine Handlanger, dass andere durch uns die gute Nachricht von Jesus Christus erfahren. Kurze Rückmeldung. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. Jesus ist wirklich oberste Priorität. Das ist das, womit wir leben. Und er lebt in uns. Und darum können und wollen wir das weitergeben. Und er ist für uns Vorbild an dieser Stelle. Ich habe mich vorhin nicht umgeguckt. Ich esse jetzt einen Pralinen. Ich habe mich nicht genau umgeguckt, aber es sind zwei Leute, die Geburtstag hatten. Wer hat heute Geburtstag? Wer hat heute Geburtstag gehabt? Also, hier fehlen zwei Pralinen, aber der ganze Rest für dich. Gottes Segen zum neuen Lebensjahr. Gib alles, was du hast. Gib alles, was du hast. Das ist eine Herausforderung, oder? Das ist eine Herausforderung. Aber versteht ihr, die Jünger haben einmal gefragt, Jesus, wir haben alles gegeben. Was haben wir denn davon? Und Jesus hat ihnen eine Antwort gegeben. Und die Antwort hieß, ihr kommt hier nicht zu kurz und ihr empfangt in der Ewigkeit die große Gemeinschaft mit Gott. Ihr kommt hier nicht zu kurz und ihr empfangt in der Ewigkeit diese Gemeinschaft mit Gott. Und damit hat er dieser Ängstlichkeit Paroli geboten. Wir müssen uns keine Gedanken machen. Und ich möchte jetzt gerne einfach nochmal sagen, was kann denn das heißen? Was kann denn das heißen, wenn ich die Liebe Gottes zu einem anderen weitergebe? Und ich tue das in einer so praktischen Form. Ich glaube, ich kann investieren Zeit. Wir können nicht alle in gleicher Weise Zeit investieren, das weiß ich. Aber ich glaube, wir können Zeit investieren in andere Menschen und damit Transporteur der Liebe Gottes sein. Ich glaube, dass wir durch unser Tun, durch das, was wir für oder mit einem anderen tun, Botschafter der Liebe Gottes sein können. Vielleicht ist es auch nötig, Geld einzusetzen. Es kann auch sein. Geld ist ja ein bisschen ein heiliges Thema, nicht? Aber es kann sein. Und ich kann einsetzen, dass ich für einen anderen bete. Das ist für mich kein Satz, den ein Pastor sagen muss. Auf dem Weg hierher habe ich gesehen, dass mein jüngster Bruder mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat. Da steht drinne, Betest du mit dafür? Ich hatte heute Morgen einen Gottesdienst in einer Gemeinde und sehr spannende Fragen, mit denen er umzugehen hat. Betest du mit dafür? Ich glaube, es gibt so viele konkrete Dinge. Wenn ihr im Laufe der nächsten Wochen erinnert werdet an Familie Büsch, betet dafür. Und vielleicht erinnert euch Gott auch an eine andere Person. Dann nimm das doch mal auf deine Gebetsliste. Dann tu das doch. Bete dafür. Und ich merke, Gott hat interessante Methoden. Manchmal erinnert er uns an Menschen, die wir gar nicht im Blick hatten. Man könnte sagen, Zufall. Kannst du sagen. Aber du könntest auch sagen, klopft Gott da an meine Tür? Ist er derjenige, der sagt, hallo, Bernd, behalt den mal im Blick. Denk mal dran. Verlier das nicht aus den Augen. Ich möchte dich gebrauchen. Gott möchte uns gebrauchen und wir investieren in Menschen. Wir möchten ihnen Gottes Liebe weiterbringen. Sie sind für uns nicht Missionsobjekte, sondern sie sind reale Menschen, die von Gott geliebt sind. Und wir kreuzen ihren Weg, um ihnen Gottes Liebe weiterzugeben. Vielleicht ist das, was ihr mitnehmen könnt an diesem Sonntag. Lasst uns lieben, nicht nur mit Worten, sondern mit aufrichtigem Herzen und mit unserem Tun. Gott segne uns. Wir beten zusammen. Jesus Christus, du kennst uns ja ganz genau. Du weißt, was uns bewegt und was in unserem Leben los ist. Du kennst die Menschen in unserem Umfeld und da, wo wir leben, das, was wir tun, das ist kein Zufall. Du hast uns dahingestellt. Und darum möchten wir dich bitten, dass du uns einen wachen Sinn gibst für das, was dir am Herzen liegt und für die Menschen, die du im Blick hast. Und dass du uns eine ganz große Bereitschaft schenkst, für dich unterwegs zu sein, Beziehung zu knüpfen für zwischen anderen Menschen und dir und von unserem Glauben auch weiterzusagen. Wir können das tun auf die Art und Weise, wie wir es können. Aber du möchtest uns gebrauchen an dieser Stelle, dass der, der mit uns lebt, dich kennenlernt und davon profitiert. Herr Jesus, bitte hilf uns und rüste du uns innerlich aus mit Freude und mit Zuversicht und mit Kraft und auch mit guten Ideen. Hilf uns, dass wir unterwegs sind als deine Leute. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du Familie Büsch umarmst mit deiner Liebe, dass du sie hältst und trägst in diesen Zeit, was besonders bei Brigitte bist, dass du einfach ihr schenkst, dass sie geborgen sein kann in dir. Ja, wir sind immer wieder, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, mit einer Riesenlast konfrontiert. Aber wir dürfen wissen, du bist da. Und so wollen wir dich besonders auch für diese Familie bitten. Segne du sie und geh du mit uns. Amen.